Idylle. Viele BesucherInnen, wenn sie zum ersten Mal hierher kommen, rufen aus: Aber das ist ja eine richtige Idylle. Zur literarischen Idylle gehört der Topos des Locus Amoenus, des lieblichen Ortes, oft an einem abgelegenen Quell oder in einem ruhigen Hain gelegen, nach Wikipedia. Alles scheint zu stimmen. Das Gras ist grün, der Bach plätschert, die Kühe weiden, die steinernen Gebäude sind alt. Keine Autos, keine grellen Farben, kein Plastik, nirgendwo qualmt oder scheppert es. Wohltuende Stille, wenn nicht gerade der benachbarte Bauer mit seiner Mähmaschine oder der elektrischen Säge unterwegs ist. Im Allgemeinen ist es ruhig hier. Sehr dunkel nachts, sternenklar. Das regt zu intensiven Träumen an, wie meine Gäste mir berichten. Zwar donnert hin und wieder ein Überschalltornado plötzlich übers Dach. 80 Kilometer von hier gibt es eine Militärbasis und wir liegen direkt in der Flugschneise. Aber das passiert nur alle paar Wochen. Und umso größer der Schreck. Es fällt auch nicht groß auf, dass nur noch sehr wenige Singvögel da sind. Schwalben habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich lese, wie viele Vögel Sarah Kirsch noch vor 20 Jahren in ihrem Garten gesichtet hat, Rotkehlchen, Buchfinken, Eichelhäher, Schwalben, Spatzen, Krähen, Fasanen, realisiere ich den Verlust. Sarah Kirsch, 1935 bis 2013, in Juni, November, erschienen 2014. Früher brauchten wir im Sommer Fliegenvorhänge überall. Das ist nicht mehr nötig. Früher haben die Jungs hier im Bach die Forellen mit der Hand gefangen, um sie in den umliegenden Gasthöfen zu verkaufen. Jetzt gibt es mehr Angler als Forellen. Die Idylle ist eine Festung, die mit Bastionen der Verleugnung gehalten wird. Verdrängung ist wohl das bessere Wort, nur dass es bewusst, absichtlich geschieht, aus Selbstschutz.